bin ein Himmelfahrtskommando, schwarzes Hemd, schwarzes Sakko. Ich scheiß auf deutschen Rap, seine Fans und auf Agro. Ich bin dieser Stern, der über deinem Ghetto strahlt. Scheiß auf was sie sagen, ich bin immer für dich da. Sie wollen mich verbieten und die Alben indizieren, aber kein interessiert, was auf der Straße hier passiert. Ich schreibe es einfach auf, was ich draußen so erlebe, und komm ich wieder in den Bau, tätowier ich mir eine Träne. Keiner wird es schaffen, keiner wird mehr leben. Ich mach dich Bastard fertig und alle sind am Reden. Du suchst nach nem Ausweg, um hier endlich zu verschwinden, aber ich steh in der Tür und fick dich Hurensohn von hinten. Was hast du gelernt auf deinem Schlossinternat? Außer schwul zu gucken wie ein Holzbeinpirat. Komm in meine Hut und dein Herz rutscht in die Hose, denn hier wirst du erschossen, wenn du aussiehst wie ein Pole. Hier ist Endstation, du schwuler Gangster-Klon, und es gibt ne Schlägerei direkt vom Kapitol. Er boxt den King vom Thron, ich hab ihn weggetreten. Du sagst, ich bin ein Nazi und ich ficke dein Leben, denn hier ist Endstation, du schwuler Gangster-Klon, und es gibt ne Schießerei direkt vom Kapitol. Ich box den King vom Thron, ich hab dich weggetreten, und die Leute stehen auf, wenn ich den Raum betrete. Du hast Pickel in der Fresse und du stinkst wie ein Schwein. Den Scheißtag deiner Geburt werd ich dir niemals verzeihen. Hast du jemals im Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Ich hatte keine Wahl und gab dem Teufel meine Hand. Du tanzt beim CSD und dein Arschloch tut weh. Ich hab ne goldene MPC und trink bei Starbucks Kaffee. Mann, jeder meiner Schritte wird vom Staat überwacht. Ich bin der Rapper aus dem Volk und gehe dafür in den Knast. Du bist stolz auf deine Baggy und das Ganja in der Tasche. Doch ich sag dir, irgendwann wird jeder Mensch einmal zu Asche. Spürst du diese Blicke, denn sie werden dich erdrücken. Blicke können töten und ich schieß dir in den Rücken. Dein Plan mich zu verraten klappt doch nie im Leben, und du musst weiterhin im Blaumann deine Fliesen legen. Ich bin wie ein Killer, du ein Dschungelkind wie Mogi. Deine Fotze nennt mich deshalb auch nur Leon der Profi. Hier ist Endstation, du schwuler Gangster-Klon, und es gibt ne Schlägerei direkt vom Kapitol. Er boxt den King vom Thron, ich hab ihn weggetreten. Du sagst, ich bin ein Nazi und ich ficke dein Leben, denn hier ist Endstation, du schwuler Gangster-Klon, und es gibt ne Schießerei direkt vom Kapitol. Ich box den King vom Thron, ich hab dich weggetreten, und die Leute stehen auf, wenn ich den Raum betrete. Ihr werdet aussortiert, genau wie alte Schuhe. Die Fotzen stehen auf mich, denn ich bin alte Schule. Ich habe nichts mehr zu bieten, außer Raps auf nem Beat. Doch für mein Mädchen Nummer 1 schreibe ich ein Liebeslied. Das ist kein Liebeslied, das sind Granatensplitter. Dieser Sound kommt so kalt wie eine Nacht im Winter. Das ist der Dreck aus der Gosse, der nach oben kommt. Und ich warte auf euch Hunde hinterm Horizont. Ich habe keine Ruhe, meine Augen brennen. Und die Bullen hören mich ab mit ihren Scheißantennen. Ich bin Geschäftsmann, du nur ein Dreckspunk. Ich knüpfe dir nen Strick und du hängst dran. Mann, du hängst an mir wie an der Flasche Korn. Meine Brüder und ich haben hier alles verloren. Die Erinnerung tut weh, doch ich schreibe sie auf. Du lutschst Schwänze für Geld und du gehst dabei drauf. Hier ist Endstation, du schwuler Gangster-Klon, und es gibt ne Schlägerei direkt vom Kapitol. Er boxt den King vom Thron, ich hab ihn weggetreten. Du sagst, ich bin ein Nazi und ich ficke dein Leben, denn hier ist Endstation, du schwuler Gangster-Klon, und es gibt ne Schießerei direkt vom Kapitol. Ich box den King vom Thron, ich hab dich weggetreten, und die Leute stehen auf, wenn ich den Raum betrete. Yeah.